wollen ein Europa, in dem es nicht täglich knallt. Doch wir wollen uns boykottieren und jede Chance verwehren. Doch dann dürft ihr euch nicht wundern, wenn wir uns mächtig wehren. Bezahlt zur Demo, das macht euch froh. Schönen Gruß an den Herrn Ramelow. Steuergelder fürs linke Mark. Ich weiß, dass dieser Herr Probleme hat. Und so gehen wir auf die Straße gegen Hass, gegen Gewalt. Denn wir wollen ein Europa, in dem es nicht wirklich knallt. Doch wir wollen uns boykottieren und jede Chance verwehren. Doch dann dürft ihr euch nicht wundern, wenn wir uns endlich wehren. Und so gehen wir auf die Straße gegen Hass, gegen Gewalt. Denn wir wollen ein Europa, in dem es nicht wirklich knallt. Doch wir wollen uns boykottieren und jede Chance verwehren. Doch dann wird ihr